Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Hallo zusammen, es ist Oktober 2020. Die Folge, die ihr gleich hört, wurde im Sommer 2019 an einem heißen Tag aufgenommen. All die Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind, kommen natürlich nicht vor an Stellen, wo sie vielleicht passen würden. Also wundert euch bitte nicht. Außerdem, mein Audio ist sehr rauschig. Wenn wir diesen Podcast auf einer anderen Ebene, einer regelmäßigeren und vielleicht auch mit Mini-Budget-Ebene machen würden, dann käme das hoffentlich nicht mehr vor. So ist es leider ein Begleitumstand von einem Freizeitprojekt. Aber es ist uns bewusst und wenn wir das irgendwann wieder regelmäßiger machen, dann arbeiten wir sicher auch an diesen Dingen. Angenehmes Audio ist ja nicht unwesentlich für Podcast-Genuss. Der Podcast ist nicht beendet. Wir machen weiter, aber wir arbeiten beide voll, sind enorm eingespannt und so ist es dann halt. Vielleicht geht es bald weiter mit Tatortreiniger wieder oder ich habe inzwischen Zugang zu den Agents of S.H.I.E.L.D. Staffeln, den letzten. Das wäre ja auch mal wieder schön. Viel Spaß bei der Folge. Hallo zusammen. Willkommen zu unserer Tatortreiniger-Besprechung. Wir sind jetzt bei Staffel 3 und haben 4 Episoden zum Diskutieren. Wir gehen die Episoden wieder einzeln durch und reden über alles, was uns aufgefallen ist und was uns mehr oder weniger gefallen hat. Wir starten gerade mit Folge 1, die hat den Titel Fleischesser. Und in dieser Folge trifft Shotty auf eine Veganerin, die in einem Rollstuhl sitzt. Und er muss sich dabei bei diesem Treffen wieder mit verschiedenen Vorurteilen auseinandersetzen, die er halt hat über Leute, die in Rollstuhl sitzen und auch Veganer. Und tritt dabei in ganz viele Fettnäpfchen. Und also ich fand diese Episode wirklich besonders auch lustig, speziell. Weil es kommen auch gerade irgendwie verschiedene Ebenen miteinander zusammen. Und man merkt halt eben, dass da Shotty einerseits so dieser typische deutsche Wurstbratenesser ist, aber gleichzeitig eben auch keine Erfahrung hat mit Leuten mit Behinderungen und so. Und da ist einfach eine, wie sagen wir, gefährliche Mischung. Und ist auch wie so ein typisches Beispiel für diese Serie, dass Shotty eben immer wieder auf so Menschen trifft, die von Gruppen sind, mit denen er normalerweise nicht so viel zu tun hat. Und dann durch diese Begegnung aber auch vieles lernen kann. Und dann auch doch auch wie eine kleine Freundschaft entsteht. Und ich finde, also in dieser Episode gibt es ja noch so einen, wie einen Spannungsbogen. Und am Schluss gibt es ja doch ein positives Ende. Und diese Folge ist mir also sehr geblieben, auch weil heutzutage so das Thema vegan, Essen und so wieder immer sehr aktuell ist. Genau, das ist meine erste Meinung dazu. Wie hast du die Folge gefunden? Mir hat die Folge damals auch sehr gut gefallen. Ich habe sie schon wahrscheinlich vor 2 Jahren das erste Mal gesehen und dann auch letztes Jahr nochmal geschaut. Das heißt, sie hat mir schon gut gefallen, wenn ich sie mir 2-mal ansehe. Und ich glaube, bei mir war so der Hauptpunkt, dass es ja wirklich so ist, ich in meinem Umfeld habe auch Leute mit sehr klaren politischen Einstellungen. Und auch mit einem sehr hohen Anspruch an sich selbst, das zu erfüllen. Und meine Überzeugung ist aber, dass es halt doch nicht immer bis ins Letzte so eindeutig ist. Also jetzt bei ihr Freund, sie mag ihn halt trotzdem, auch wenn er Fleisch isst. Und sie hat sehr gute Argumente, warum Fleischessen aber sehr unmoralisch sein kann oder moralisch falsch. Aber das rührt direkt so eine Frage an, die ich schwierig finde. Also dieses, wenn politische Einstellung eine moralische Komponente bekommen, also wenn der Anspruch, sich richtig zu verhalten, so enorm steigt und gleichzeitig ja doch immer wieder die Frage ist, ja, aber wenn ich das so und so sehe, dann gibt es doch ein richtig und falsch. Und das ist gerade etwas, das mich zurzeit irgendwie auch beschäftigt. Noch nicht so, dass ich konkrete Standpunkte dazu habe oder konkrete Lösungen oder was ich jetzt genau meine sogar, aber es ist für mich zurzeit so ein Thema, wo ich mich frage, wie sehr ist es sinnvoll, sich irgendwie zu fragen, was ist richtig und falsch und wie verhalte ich mich jetzt meinen Grundsätzen entsprechend, weil ich meine, die Welt ist viel zu komplex und nach welchen Grundprinzipien soll ich mich in ihr bewegen? Und da fand ich dann irgendwie schon, also diese Idee, dass im Endeffekt ja Schotti, dass sie diesen Konflikt, den sie mit ihrem Freund hat und ihre Überzeugung, es ja geschafft hat, einen Mann wie Schotti irgendwie zum Nachdenken zu bringen. Und dass es dann gleichzeitig auch okay ist, dass sie vielleicht mit ihrem Freund trotzdem wieder zusammenkommt. Weil es ja auch noch andere Sachen gibt. Also manchmal kann man sich nicht so recht aussuchen, warum man eine Person mag oder nicht. Oder er hat sicher auch viele andere Qualitäten. Genau. Also die Serie überspitzt ja auch ihre Figur ein bisschen, weil sie, also obwohl es gibt Leute, die dann wirklich solche Wörter benutzen, weil sie da eben wegen Tierleichen redet, dass dann ihr Freund pervers war, er stank nach Kuhleiche, Fleischorgie im Steakhouse. Also dass sie da wirklich sehr starke Emotionen hat und dann auch die Wörter so benutzt. Und dann eben Schotti hinterfragt ja genau mit ihr dann dieses Konzept, von wegen kannst du wegen dem dann so böse auf ihn sein, ihn gar nicht mehr als Freund haben möchten, obwohl du ihn ja eben vermisst und so. Und also ich fand ich wirklich, genau so Situationen kann es ja wirklich geben, in so einzelnen Extremfällen. Und ich fand das so süß, wie er dann angeboten hat, ja wie einen Teil zu übernehmen, dass Schotti dafür weniger Fleisch isst und dann sozusagen wie ein Ausgleich gibt. Also wenn ihr Freund doch ab und zu Fleisch isst, isst dafür Schotti weniger und dann ist es irgendwie, hat sich's verteilt oder so. Also dass er eben doch bereit ist, da wie mitzuhelfen und einen Kompromiss für sie und ihren Freund herzustellen, weil es kommt ja noch, doch ein bisschen auch, dass er sich in sie verguckt. Ah, das ist sowieso, Schotti hat mit niemandem keine Chemie, das ist unglaublich. Ja. Oder er ist auch sehr schnell, einfach mag er Leute. Also ja, zu Recht, ja. Er mag nette Leute, aber. Genau, also er ist dann doch schnell sehr positiv gegenüber eingestellt, auch wenn er diese philosophische Grundeinstellung nicht teilt. Und dass er dann da so einen Vorschlag macht, also das fand ich wirklich sehr lieb. Und eigentlich ist das ja auch schon ein Grundziel, das man vielen Menschen geben könnte. Also, ja, einfach ein bisschen runterschrauben mit dem Fleischkonsum wird auch schon viel machen. Ja, aber was ich noch wichtig fand, dass er sie ja dann auch ein bisschen, also auch ihre Einstellung in Frage stellt, weil sie ja da diesen Nachbarn, der psychische Probleme hatte oder Depressionen, dass sie sich beim Tierschutz hat sie sich gemeldet, weil wegen dem Hund, der dieser Mann hatte, der sich ja dann leider später umgebracht hat und deswegen musste Schotti überhaupt dorthin. Und dann sagt er ihr, ja, wieso hast du nicht wegen dem Mann, wo man anscheinend gewusst hat, dass es dem nicht gut geht, wieso hast du da nichts gemacht, aber wegen dem Hund hast du reagiert. Also er bringt dann auch ihre moralischen Einstellungen, also hinterfragt auch dort Sachen, also es ist nicht alles schon schwarz-weiß dargestellt. Da nimmt die Serie auch wieder diesen Punkt auf, den ich auch wichtig finde, dass ich denke, es ist ja gut, dass wir viele sehen, weil unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Schwerpunkte und es ist gar nicht möglich, irgendwie alle Probleme und Angelegenheiten dieser Welt abzudecken. Das, finde ich, kommt in der Folge auch eben raus dadurch. Also, weil gleichzeitig werden ihre Argumente ja auch ernst genommen. Ich glaube, es wird nur, also das fand ich auch wichtig bei der Serie, dass sie nicht einfach so tut, also dafür ist Tatortreiniger eine zu gute Serie, weil zurzeit ist es schon so ein bisschen Vegan-Bashing. Also so in amerikanischen Serien auch oder im Deutschen kenne ich das ja auch. Und ich denke ja, ich kann nachvollziehen, dass dieses rigide und zum Teil ja eben auch so mit wenig Verständnis für die Vielschichtigkeit des Lebens durchgesetzten Lebensweise des Veganismus oder so, dass das irgendwie kritisiert wird und gleichzeitig aber ich auch denke, dass Essen und Lebensmittelherstellung eine hohe politische Komponente haben und auch quasi, also im Endeffekt die Frage, was wir essen und wie es hergestellt wird, woher es kommt und wer es auch produziert. Also da bin ich aber direkt schon weg vom Fleisch und bei den Leuten, die, also Migrantinnen und Migranten ohne Pass auch oft auf unseren Feldern und so, Und warum ist das jetzt okay? Also ich glaube, es ist einfach wichtig, diesen Aspekt reinzubringen, wo es im Endeffekt wieder um alle geht. Also dass man sich so bewusst macht, was bedeutet denn Fleischkonsum für alle Menschen, aber auch für die Welt, also auch Tiere. Also Mensch und Tier will ich auch gar nicht so sehr trennen. Und vielleicht, wenn man es so zurückbindet, also dass man wieder sich bewusst macht, stopp mal, worum geht es denn bei weniger Fleisch? Was steht denn da dahinter und kann man das auch wieder zurückbinden mit anderen Anliegen? Und in Ihrem Fall jetzt auch, dass das, was Sie vertritt mit Ihrem Vegan-Sein, ist dem wirklich geholfen, wenn sie sich vorenthält, mit einem Mann zusammen zu sein, den sie liebt. Was natürlich nicht heißt, und das glaube ich aber sagt die Folge auch, dass der Konflikt, den sie mit ihm hat, also, und das ist ja genauso, wie viel darf sie von ihrem Partner, Partnerin verlangen, für sie aufzugeben oder zu tun? Also wenn sie ihn auch einfach sein lässt, manchmal ändern Leute ihre Meinung auch auf anderen Wegen. Und ich glaube aber, die Folge hat uns recht genau gezeigt, dass es nicht so ist, dass er ein blöder Macker ist, der irgendwie sie total anlügt, sondern dass er schon ein sehr schlechtes Gewissen hatte, dass er das trotzdem gemacht hat. Irgendwie so. Genau, wir hören ja über den Anrufbeantworter, kommt da die Stimme ihres Ex-Freundes. Und das kommt ja dann auch, dann gibt es so die Szene, wo dann Schotti ist halt dort und beide hören es, aber es ist ein bisschen peinlich und schon einfach so verlegen in die, also herzig. Cool. Und dann, also was noch interessant war, dass an einer Stelle diskutieren sie, was der Unterschied zwischen Tieren und Menschen ist. Ja. Und da blamiert sich Schotti halt mega, weil er dann als erstes sagt dann so, ja, Menschen, die haben ja den aufrechten Gang. Pinguine. Und dann eine lange Pause. genau, stimmt, ja. Das ist auch ein guter Punkt. Also natürlich kompletter Blödsinn, aber wenn dann eine Frau im Rollstuhl sitzt. Also, ja. Und dann einfach dann diese lange Pause, weil er sagt, und dann merkt das, glaube ich, auf einmal, was er da gerade gesagt hat. Und da, also da kommt dann eben das Problem mit Menschen, mit Einschränkungen, wo die Definitionen sind zwischen Mensch, Tier und so. Das wird dann halt alles viel komplizierter und so. Aber eben, das war dann doch nicht das Hauptthema. Das fand ich noch auch interessant. Weil er war ja zuerst auch verwirrt, wo sie gesagt hat, sie sei Veganerin, meinte er, das hat eben mit ihrer Behinderung zu tun, weil er das Wort noch gar nicht kannte. Weil ihm ist zuerst einfach das immer aufgefallen und eigentlich die Episode sagt dann immer so, nein, um das geht es jetzt eigentlich nicht hauptsächlich. Das ist auch noch, das ist einfach ein Aspekt von dieser Figur, aber der Grund, wieso der Freund nicht mehr mit dir zusammen ist, ist eben auch nicht die Behinderung, sondern eben dieser Streit um das Vegansein und so weiter. Weil er hat dann immer also Schotti meint dann immer, es hat mit der Behinderung zu tun, weil das seine erste... Ja. Das, was ihm zuerst auffällt und wofür ihn vielleicht, wenn er jetzt eine Freundin hätte, wäre das vielleicht ein Grund, wieso er dann eine Beziehung schwierig fände oder so. Und da gibt es ja auch den Moment, da fällt dann ihr, glaube ich, irgendwie eine Orange zu Boden. Und dann ist halt so die Frage, so, soll er ihr jetzt helfen oder nicht? Aber dann macht er halt gar nichts. Und dann, also das kommt dann schon, auch so Situationen haben sie dann eingebaut. Weil das finde ich, kennen, glaube ich, noch viele Leute. So, wenn jemand mit einer Behinderung, mit dem bist du irgendwo in einem Raum oder unterwegs und dann weiß man manchmal nicht genau, soll ich jetzt hier helfen oder nicht. Also das bringen sie dann doch mit hinein. Weil es genau so doch etwas sehr Alltägliches, Verständliches ist, finde ich. Also was Alltägliches? Es könnte jedem von uns mal passieren, dass wir, man muss ja nicht extra irgendwo hingehen, sondern wir können einem ja einfach auf der Straße, im Zug, trifft man Leute, die in einem Rollstuhl sind und dann, dass Menschen, die halt able-bodied sind, also die keine Behinderung haben, wissen dann manchmal nicht, was höflich ist oder was dann zu, wo man dann eigentlich eher nervt, wenn man dann versucht zu helfen oder wo es dann sogar eher beleidigend ist oder so. Also da kenne ich mich jetzt nicht aus, deswegen kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Aber es ist eine Situation, wo man dann verunsichert sein kann, das meine ich. Und das hat die Serie doch auch mit reingebracht, obwohl das dann nicht das Hauptthema der Folge war. Genau, sie hat, also so wie man ja auch nicht farbenblind, also colorblind Serien machen soll, hat sie die dass sie im Rollstuhl ist, nicht ausgeblendet, aber es ist nicht jetzt der Hauptfokus der Serie. Es ist eher wie halt ein weiterer Umstand der Situation. Umstände, die eine Situation ausmachen oder etwas, was eine Person mitbringt. So wie ihr Alter oder... Und auch Geschlecht, also alles solche Variablen oder so. Jeder Mensch hat so seine Aspekte, die man sieht, die man nicht sieht, die versteckter sind oder nicht und so weiter. Genau. Ja, ich schaue gerade meine Notizen an. Also was ich noch... Es gab eben diesen Moment, wo ein anderer Nachbar auftaucht und der hat eben Hamsterbabys durchs WC, glaube ich, entsorgt und den hat sie angezeigt. Aber Shotty verteidigt sie dann und so, das ist dann wieder so ein Moment, wo man sieht, Shotty ist halt doch ein guter Mensch und wenn da jemand so schlecht über sie redet, dann sagt er das, dass das nicht geht. Genau, und so, das sind auch wieder so kleine Momente. Weil eben, wenn Shotty auch so ein bisschen, also zum, ich glaube, Proletarier kannst du sagen? Proletarier, so im Fußball und Bier trinken und so, aber bei solchen Momenten eben merkt man, er ist ja nicht einfach so simpel gestrickt. Zeigt, also hat auch eben wirklich eine gute Seite an ihn. Das ist nicht so der erste Eindruck, dass er eben so ein, eher so ein, eben jemand, der dann. Ich würde sagen, das macht ihn aus. Und alles, was, und das ist ja auch das Tolle an der Figur, dass das, was darauf aufbaut, wir dann, sind dann eben oft, er kennt Situationen nicht oder hat Vorurteile oder Stereotype. Und das sind alles Dinge, die automatisch mitkommen. Und aber dadurch, dass er ein sehr offener Mensch ist, er lässt sich ja nicht immer auf Situationen ein. Oder gleich und also er lässt sich auf Situationen ein. Ich meine, er lässt sich ja sogar auf die Nazis ein. Bis zum gewissen Grad, weil ich wollte gerade sagen, außer bei den Nazis, da sagt er ganz klar Stopp. Aber eigentlich auch nicht. Weil er lässt sich wirklich auf die Situation ein und schafft es dadurch irgendwie für sich, das so zu drehen, dass er am Ende rausfindet, was er machen kann, um denen zu schaden. So ein bisschen. Das dann schon, ja. Also er lässt sich ein bisschen auf eine andere Art und Weise an. Also er ist irgendwie sehr offen und gleichzeitig hat er, glaube ich, grundlegend so ein paar Prinzipien, die, glaube ich, eben an einem Punkt ansetzen, die nicht unbedingt immer übersetzt werden können in, also ich finde, in Einstellungen oder ausformuliert werden können, sondern die sehr grundlegend ansetzen also so auf einer emotionalen Ebene ansetzen, habe ich das Gefühl. Also so auf der Ebene Mitgefühl und Wärme, ich weiß auch nicht. Also so, die erstmal recht kompatibel ist, in ganz verschiedenen Personen sein könnte, dann mit unterschiedlichen Hintergründen und Einstellungen. Also nicht das, was sich irgendwie noch entwickelt, sondern so, sehr grundlegend hat er da schon sehr klare Grundlagen. Also er ist nicht ein, ich finde, er ist ein fragender Mensch oder auch ein offener Mensch, über Dinge nachzudenken, aber nicht einer, der sich jetzt wirklich in seinen, ich weiß nicht, ob das emotional ist oder ob das ein anderes Wort ist, das man hier nennt, aber so in seinen Grund, nicht mal Überzeugungen, sondern so Grundeigenschaften eigentlich sehr schwer abbringen lässt. So ist mein Eindruck. Aber deswegen ist es ja überhaupt möglich, ihn in alle diese Situationen zu werfen. So. Das stimmt, ja. Mit einem anderen Charakter würde es gar nicht so weit kommen. Ja. Ja. Oder man würde ihn halt irgendwann nicht mehr sympathisch finden. Das geht auch. Ja. So, aber ich glaube, dann erzählst du eine andere Serie. Also dann erzählst du eine andere Geschichte. Das stimmt. Und ich glaube, es funktioniert ja schon darüber, dass man Shotty sympathisch findet und sich dann umgekehrt wieder auf all diese unterschiedlichen Leute einlässt, die ja zum Teil nicht direkt sympathisch oder verständniserweckend sein müssen. Aber dadurch, dass er sich auf die Leute einlässt, kann sich auch die Zuschauerin dann mehr auf sie einlassen. Genau. Ja, durch ihn erhalten wir ja auch diese Einblicke. Also jemand, der jetzt mit diesen Gesellschaftsgruppe noch nicht so viel zu tun hat, ist ja dann eigentlich in einer ähnlichen Situation. Und durch seine Augen und durch seine Perspektive kriegen wir dann diese Vorteile, die wir schon haben, können wir dann auch selber reflektieren. Ja. Das ist die Stärke dann. Ja. Die Episode 2 hat den Titel Schweine. Und das fängt damit an, dass in einem Haus, also in einem Ferienhäuschen, ist ein Wildschwein eingebrochen und hat dort alles verwüstet. Und dann ist er dort zum das aufräumen. Und es hat auch, genau, das Schwein ist, glaube ich, gestorben. Und es hat dann auch Blut vom Tier dort. Mhm. Und dann ist dort die Frau, ist dann dort und will auch aufräumen. Und dann merken sie es zuerst gar nicht. Aber dann kommt raus, dass sie sich eigentlich schon kennen. Und dass sie mal in einer Beziehung waren. So in der, also einmal erwähnt sie, dass sie damals in der Uni war, also so Uni-Alter rum, Anfang 20er. Und ja, dass sie sich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und sie hat jetzt halt eine Familie, zwei Kinder und einen Ehemann. Und ein Wochenendhäuschen. Das ist nämlich, wo das Wildschwein einbricht. Genau, also denen geht es recht gut, aber sie ist eigentlich in erster Linie als Hausfrau tätig, also was auch ein Zeichen dafür ist, dass sie genug Geld haben. Aber sie macht jetzt so also Stickereien, verkauft sie in einem kleinen Laden in der Stadt, das so als Nebenerwerb. Also es wird dann schnell eingedeutet, dass sie halt nicht gerade so das spannendste Leben gerade hat und dass jetzt nicht alles so super ist. Weil natürlich geht es dann darum, dass sie über ihre alte Beziehung reden. Wieso und wie sie sich getrennt haben, welche Probleme sie hatten und wie sie mit ihrem jetzigen Ehemann zusammengekommen ist. Weil den kennt Schotti auch, das sind halt alte Freunde. Und da kommt dann, also Schotti ist da halt den ganzen Tag lang dann dort und es passiert dann, einerseits wird sehr viel geredet, aber am Schluss passiert ja dann doch noch was Größeres. Also ich fasse es kurz zusammen, es kommt dann raus, dass ihr Ehemann sie anscheinend betrügt, weil sie finden dann so Sexspielzeug, Kondome in einer Tasche, die sie sonst aus nicht anschaut, aus Respekt für seine Privatsphäre. Aber dann findet sie irgendwie Schotti, findet da ein Kondom und da kommt raus, dass da so viele Sachen drin sind. Und von dort aus passiert es dann, dass die zwei auch wieder Sex haben. Aber am Schluss ist dann schon die Einstellung so, okay, ja, lassen wir es, ist jetzt passiert, aber ist nicht so gedacht, dass sie sich nachher wieder mehr treffen oder sehen werden. Und wie auch wieder es mit dieser Familie weitergeht, erfahren wir eigentlich nicht. Genau. Also ich persönlich fand da halt besonders interessant, wie sie auch über so bestimmte Beziehungsprobleme geredet haben, so wie man als heterosexuelles Pärchen über emotionale Probleme oder über die Beziehung selber überhaupt redet. Weil da gibt es dann so einen großen Punkt, so dass sie hatte halt das Gefühl, dass sich Schotti für die Beziehung nicht wirklich eingesetzt hat und dass er immer etwas hatte, was ihm wichtiger war. Also eben Fußball schauen, sein Moped. Und dann haben sie dann auch über Momente diskutiert, wo sie halt die Situation so verstanden hat, aber aus Schottis Perspektive war es ganz anders. Und das fand ich halt wirklich interessant, wie so die verschiedenen Perspektiven ein bestimmtes Aspekt halt ganz anders sahen, weil, also ich kann das Beispiel gerade nennen, es geht darum, dass sie irgendwie nach 2 Wochen Sprachaufenthalt oder irgendwie so etwas von der Uni ist zurückgekommen und ist extra früher abgereist und irgendwie 14 Stunden lang mit dem Auto durchgefahren, damit sie früher bei ihm zurück ist. Aber als sie dann bei ihm im Zimmer angekommen ist und ihn wach geküsst hat, hat er dann als erstes gefragt, wo sie das Auto geparkt hat. Und da hat sie das natürlich nicht gut gefunden, weil sie fand es komisch, dass er dann als erstes wegen dem Auto fragt. Und sich nicht freut, dass sie zurück ist. Aber aus seiner Sicht war das genau von seiner Seite aus ein gutes Verhalten, weil er hat daran gedacht, dass jetzt dort ein Halteverbot ist und wenn das Auto dort stehen bleibt, wird es abgeschleppt. Und deswegen hat er sich vorgenommen, als erstes wird er seiner Freundin sagen, Achtung, dein Auto kannst du nicht dort stehen lassen, weil dann wird es abgeschleppt. Und deswegen hat er sich extra das eingeprägt und er war dann auch stolz darauf, dass er das als erstes gesagt hat. Aber das clasht natürlich dann aneinander, weil sie sah darin nicht ein Ausdruck von Liebe, aber aus seiner Sicht war es genau etwas, wo er sich Mühe gemacht hat. Dann von dort aus ging es dann auch darum, dass er dann wie anscheinend doch wie genervt reagiert hat, weil er musste sich dann anziehen und das Auto umparkieren, obwohl sie schon ja ihre Kleider ja noch anhatte. Dann auch wieder dieser Konflikt von wegen, wer macht für wen etwas Spezielles, aber wie kommt es dann bei der anderen Person an? Und das sind dann so diese grundsätzlichen Probleme, die sie hatten, und eben das auch das Konzept von Reden, und deswegen ist sie dann mit dem anderen zusammengekommen, weil mit dem konnte sie reden. Ja, genau. Der hat dir schon damals zugehört, genau. Ja, und dann sind die aber recht schnell zusammengekommen. Da ist ja dann noch das Problem, dass sie recht schnell nach der Trennung mit Jotty haben sie geheiratet, und das fand ich noch ein bisschen speziell, dass die, also das heißt in der Serie 3 Monate, und dann hatten sie ihren Heiratstermin. Also okay, das geht schnell. Ja, kann anscheinend passieren. Und dann ist auch noch kurz die Frage, ob vielleicht das erste Kind von Jotty ist, weil es eben so schnell ging und so, aber das wird dann nicht weiter. Also sie sagt einfach, das sei eine blöde Frage. Ja. Genau, aber da kommt halt dann recht viel zusammen. Und ich fände es einfach interessant, weil es doch so bestimmte Dynamiken, die man wohl in heterosexuellen Paaren, also zwischen Mann- und Frau-Beziehungen, glaube noch öfters beobachten kann. Dass so der Ausdruck von Liebe und das Thema über Gefühle zu reden und über das Zuhören und welche Gesten sind sozusagen Gesten der Liebe und was und wo ist aber vielleicht ein Partner wirklich dann unnötig und übertrieben genervt, wenn etwas nicht gemacht wird und wegen Prioritäten. Weil er sagt dann an einer Stelle so, ja, das war doch klar, dass ich dich geliebt, dass du das Wichtigste bist. Also von wegen Auto oder sie. Von Jotty aus hat es keinen Sinn gemacht, das irgendwie extra zu zeigen, weil es ist ja einfach klar. Und sie sagten halt, nein, war es eben nicht. Und das sind so grundsätzliche Kommunikationsprobleme. Aber vielleicht auch einfach, dass sie auch nicht kompatibel waren, finde ich, kommt da wohl auch noch mit rein. Und deswegen fand ich es schön, wie in dieser Episode so viele genau solche klassischen Probleme da so reingepackt wurden. Und sie haben doch an diesem Tag ja das doch alles sehr dann auseinandergenommen haben, besprochen haben, am Schluss ja doch zueinander gefunden haben. Aber weil sie ja eben, sie ist ja doch noch verheiratet und natürlich kann man jetzt nicht einfach so normal weitermachen. Deswegen eben dieser Spannungsbogen. Das fand ich noch interessant. Aber ja, was sagst du dazu? Ja, nicht viel mehr. Also dieser Punkt, weil ich war so da und dachte, ja, Jotty hat recht. Und das ist für mich so ein Zeichen dafür, also natürlich hat nicht er recht oder sie recht, sondern dass Leute Dinge unterschiedlich sehen. Und ich glaube, was man nie glauben will und was ist, dass einfach andere Leute, egal wie gern sie dich haben, wissen nicht automatisch, was du denkst oder fühlst. Ich finde nicht, dass man immer alles besprechen muss. Ha! Das sagt Ann-Sophie. Es ist nicht so, dass Worte alles ausdrücken können, aber gleichzeitig darf man nicht davon ausgehen, dass eine Person automatisch mitkriegt, was man denkt oder fühlt. Es hilft, ab und zu Dinge auszusprechen. Das muss nicht ständig sein, aber es hilft. Und also diesen Punkt fand ich schon gut, dass einfach so dieses ständige, ich glaube, man denkt immer wieder, ja, aber es war doch klar, oder ja, aber das ist doch so, ist es eben ganz oft nicht. Also ich finde, die Leute, die am ehesten bei mir das zum Beispiel haben, ist nach wie vor mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, weil mit denen habe ich 18 Jahre meines Lebens verbracht. Und mit vielen anderen habe ich auch eine sehr enge und liebevolle Beziehung, aber wir haben nicht diesen täglichen Kontakt gehabt und es gibt es nicht von den Augen ablesen, es gibt es einfach nicht. Und da lohnt es sich irgendwie, die Balance zu finden füreinander, wann, welche Dinge man aussprechen soll und welche nicht. Und ich habe auch immer wieder Situationen, wo ich denke, es ist ganz eindeutig, wie es mir geht mit etwas oder wie ich das finde, was gerade passiert. Aber dann stellt sich öfters danach wieder heraus, dass das gar nicht so ist. So. Und das muss ja manchmal auch nicht immer in der Situation sein, sondern das kann man ja manchmal auch nachträglich noch irgendwie fragen oder sagen. So. Aber irgendwie sehen wir gar nicht mehr Serie besprechen, wir besprechen direkt Lebensprobleme, gell? Das fordert die Serie ja auch irgendwie raus. Das macht sie genau interessant, ja. Genau, weil ich das sehr nett fand, also ich finde eben auch, dass man durch so pragmatische Sachen wie eben das Auto noch umstellen auf jeden Fall Zuneigung ausdrücken kann. Die Frage ist nur, ob es die andere Person auch versteht. Ja, und dass man halt auch offen ist, darüber eben zu reden, was für wen, sozusagen welche Sprache die andere Person am ehesten versteht, weil das sagt dann halt eben sie, seine Ex-Freundin, dass er ihr dann nicht zugehört hat, dass er nicht reden wollte. Und er aus seiner Sicht sagt, nein, wir haben doch ständig geredet und immer geredet und so. Und dass da dann vielleicht schon ein Partner sich zu wenig für das öffnet, das glaube ich sofort, dass das auch in dieser Beziehung das Problem war. Ja. Dass dann halt die eine Person nicht bereit ist, da eben doch genauer hinzuhören und sich zu überlegen, was für Auswirkungen sein Verhalten hat und wie das ankommt und was vielleicht eben nötig ist, damit die Beziehung weiterhin funktioniert. Weil eben, man kann ja auch einfach sagen, ja, dann geht's nicht, dann lassen wir es. Weil er ist ja dann schon der, der die Beziehung ja dann, glaube ich, eher vermisst hat, weil sie hat ja dann Schluss gemacht. Und ist dann halt noch gesagt, sie sei 3 Monate ins Schweigekloster und so. Also hat dann halt noch gelogen und so weiter. Also eben, dann ist es ja ein Zeichen, dass das halt nicht geklappt hat. Und ja, und dann ist halt schon die, und er glaubt, er deutet dann wohl auch so an, so was wäre wohl passiert, wenn wir zusammengeblieben wären, also was hat er hier verpasst und so. Und das hört man ja auch noch öfters, dass Leute dann erst im Nachhinein merken, so was sie daran hatten und was vielleicht, was man anders machen hätte können. Ich glaube, es ist auch einfach so simpel, dass, ich meine, wenn sie Anfang 20 waren, es ist tatsächlich so, dass wir einfach durchgehend lernen. Und da gehören Beziehungen und wir selbst genauso dazu. Das heißt nicht, dass Leute mit 30 klüger sein müssen als mit 20, aber das heißt einfach, dass es Dinge gibt, die man noch lernen kann. Oder die man auch wieder lernen kann. Ich meine, manchmal vergessen Leute auch Sachen und denken, hey, das konnte ich doch eigentlich mal. Oder dass man sich eben immer wieder daran erinnert auch, das Leben ist nicht statisch und wir verändern uns oder wir lernen Sachen dazu oder erinnern uns. Und ja, vielleicht wäre es tatsächlich so, dass sie heute ein paar Sachen anders machen würden. So. Also dass sie mehr, also wie du sagst, auf das achten oder hören würde, wie die andere Person sich ausdrückt. Weil man könnte ja auch sagen, dass auf Schottis Art und Weise man mehr mitkriegen könnte. Also müssen es immer, also man könnte ja sagen, müssen es immer Worte sein oder kann ich manchmal auch mehr wahrnehmen, was mein Partner eigentlich macht? Also so nehme ich, weil es gibt nun mal schweigsamere Leute und ich glaube, dass die genauso in der Lage sind, irgendwie sich mitzuteilen. Und dann ist auch die Frage, sehe ich meinen Partner oder meine Partnerin oder die Leute, die ich liebe, sehe ich sie? Und geben wir uns genug Zeit, uns gegenseitig? Weil das ist ja vielleicht auch, ich meine, die haben wir jetzt mal zusammen einen Nachmittag lang, oder? Verbracht. Und vielleicht war es auch das so die Antwort, dass sie sich einfach mal so, oder nicht die Antwort, aber das war mal, dass sie sich irgendwie so aufeinander eingelassen haben. Und Schotti wollte halt auch antworten, eben so, was genau denn das Problem war und so. Also, weil sie sagen dann immer wieder so, ja, lassen wir es, oder ist ja jetzt egal, aber dass man dann eben doch nochmals nachfragt, weil die Unklarheit, das beschäftigt einen ja dann doch so fest. Man will ja dann doch, also er wollte ja auch herausfinden, was da halt los war. Ja. Das habe ich mir sowieso bei der letzten Folge aufgeschrieben. In der ganzen Staffel geht es ja um Liebesbeziehungen oder um seine Liebesbeziehung. Ja. Das ist mir dann auch im Endeffekt aufgefallen. Bei der dritten Episode eher kurz, aber es kommt genau. Vor, genau, stimmt, ja. Weil im Endeffekt geht es ja dann auch wirklich darum, Carpe Diem, also wörtlich übersetzt, pflücke den Tag, aber das heißt, genieße oder lebe den Tag aus. Und da ist ja im Endeffekt auch seine, also da nimmt Jotti einen Todesfall in einer Behörde, den lange niemand bemerkt, zum Anlass über mit dem Geist des Verstorbenen auch noch, darüber nachzudenken, ob er eigentlich das Leben lebt, das er leben möchte. Und wir springen direkt wieder zum Ende. Da ist ja dann auch das Fazit. dass er Merle anruft, weil er doch eigentlich schon mit ihr zusammen sein möchte. Das ist ja sowieso das, was sich so ein bisschen durch die Serie zieht, dass er eigentlich ganz zufrieden ist mit seinem Job oder seinen Hobbys, Fußball und so, aber eigentlich schon sehr gerne mit dieser Merle zusammen wäre. Und da müssen wir schon sagen, diese Merle haben wir noch nie gesehen. Es ist nicht die gleiche Frau von der Folge vorhin. Genau. Ja, weil das, ich war daran kurz verwirrt. Ja. Und sie wird in der nächsten Episode auch noch erwähnt. Dort sagt er dann, sie hat irgendeinen Freund oder Ehemann, irgendeinen Partner, der ist Arzt oder sowas. Ja. Und dann habe ich gemerkt, es wurde jemand anders. Genau, die kommt, wird immer wieder erwähnt. Ja. Und er ruft sie an, aber sagt dann doch nicht, ob wir, also so direkt, dass er, wieso er ihr jetzt angerufen hat und dass er sie gern treffen würde und so. Und am Schluss hat er ja noch Tränen im Gesicht und so. Also es funktioniert dann leider nicht so, wie es sein sollte. Ich habe auch geschrieben, er sagt ja dann, Merle, um die hätte ich kämpfen müssen. Ja. Also so, wenn er also darüber nachdenkt, was sind so die Dinge, die ich bereue, nicht getan zu haben. Und das sagt er dann. Und dann habe ich so geschrieben, für den Anruf reicht es, das macht er, aber es reicht dann nicht fürs Ehrlichsein. Ja. Und dann nimmt er ja im Endeffekt auch diesen ungelebten Beamten mit. Weil der Beamte taucht das Geist auf und der hockt im Endeffekt bei Schotti auf dem Auto. Das stimmt. Er schleppt ihn mit. Also im psychologischen Psyche, ja. Okay, aber dann gehen wir doch nochmal an den Anfang der Folge oder zur Folge grundsätzlich. Das ist eine meiner Meinung nach der besten Folgen oder die ist mir am ehesten geblieben. Und das ist auch wegen der Kulisse. Also es spielt auf einer deutschen Behörde, wird nicht wirklich gesagt, was für einer. Und Deutschland und Bürokratie sind ja so ein Thema. Also man sagt, und das ist auch wirklich so, dass Deutschland eine sehr ausdifferenzierte und Bürokratie hat und es gibt in Deutschland auch die Verbeamtung, also wenn du Staatsbeamter wirst, dann ist das inzwischen nicht mehr ganz so stark wie früher, aber eine sehr gesicherte Stellung. Also das Beamtentum ist so ein Schlagwort in Deutschland. Diese Folge bringt so verschiedene Sachen ein, die in dieses Bild, das in Deutschland von Ämtern und Behörden existiert, aufgreifen. Ich glaube, das hat auch was, also es ist so, ich habe ja in der Schweiz nie so intensiv gearbeitet wie in Deutschland, aber und die Schweiz selber ist jetzt auch noch wahrscheinlich relativ nah dran an diesen bürokratischen Vorgängen, aber es ist doch sehr Formular Nummer 1, wofür man dann Formular A bis C braucht und dazu musst du zu 3 verschiedenen Leuten gehen und stempeln. Oder die Aktenstapel, also du gehst zum Vereinsregister und da guckt dich, also es ist ungelogene Ware, du gehst ins Vereinsregister, klopfst an die Tür und dann kommt vielleicht noch ein herein und dann gehst du in ein Büro rein und begegnen nur Aktenstapel und dann guckst du und siehst du auch niemand und dann habe ich so um die Ecke geguckt, dann guckt mich so zwischen 2 Aktenstapel so ein Mann an, ja, was wollen Sie? Und ich so, ja, ich wollte zur Frau, ich sage jetzt mal Müller, und er so, warum denken eigentlich alle, Frau Müller hätte keinen Urlaub? Und ich so, das denke ich gar nicht, ich weiß das gar nicht. Man hat mir noch gesagt, ich soll zu Frau Müller gehen. Das war so das Erste, was der gesagt hat. Und es war dann irgendwann auch möglich, dass er mir ausdrückt, was ich ausgedrückt brauche. Aber es war so, und das ist auch so ein, doch, ich tue jetzt einfach so, als sei das so, ich finde es eine etwas, beim Amt, irgendwann fällt doch auch dieses Zitat, das ist ja ein Amt, kein betreutes Wohnen. So, also das heißt, 10 Tage lang wurde diese Leiche nicht entdeckt. Und dann würde ich sagen, so eine Sache, die man sagt über so Ämter und so, ist, dass man sich irgendwie nicht in andere Sachen einmischt, halt sich nicht verantwortlich fühlt, als genau für das, was der Dienstvertrag vorgibt. Und das habe ich auch erlebt, dass ich in Mainz mal mit einem Verein zu tun hatte oder einem Zusammenschluss von Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, die mit Geflüchteten zu tun hatten. Und die halt wirklich gesagt haben, dass es ein Problem ist, dass Sozialarbeiterinnen die Arbeit der Ämter machen. Dass eigentlich soziale Arbeit sich ja darum kümmert, irgendwie so soziale, also zum Beispiel in einem Geflüchtetenwohnheim, dafür zu sorgen, dass die Leute zusammenkommen oder auch mal zu schauen, welche Bedürfnisse haben die Leute auch in Bezug auf Freizeit oder auf Austausch oder auf Erfahrung, so, also so ein bisschen die soziale Komponente oder so die auch persönliche, aber das und natürlich auch Betreuung für Amtsgänge, aber Sie haben gesagt, dass Sie auf den Ämtern ganz oft die Arbeit der Beamten machen müssen, also dass Sie sich einfach keine Mühe geben, auf die Geflüchteten einzugehen oder denen wirklich zu helfen mit all diesen Vorgängen, also diesen Verwaltungsvorgängen. Und die sind ja wirklich für Leute, also ich denke immer wieder, da sind wir vielleicht wieder bei diesem Beziehungsproblem, die Leute reden nicht miteinander oder können sich nicht vorstellen, wie es der anderen Person geht. Also dass man sich nicht vorstellen kann, wie kompliziert bürokratische Vorgänge für Leute sind, die dann nicht jeden Tag damit zu tun haben. Und genau, also das haben sie beschrieben, dass da einfach die Sozialkompetenz quasi fehlt, halt nicht nur die Formulare auszufüllen, sondern auch Leute daran heranzuführen, wie das geht und was sie brauchen und darauf einzugehen. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel auch migrantische Vereine in der Entwicklungspolitik haben das auch beschrieben, dass sie ganz oft daran scheitern mit ihrem Verein, an den Ämtern, an einen Finanzförderungsantrag zu stellen. Und zwar, dass sie es auch erleben, dass dann sie beim Finanzamt oder so oder beim Förderbüro, also da, wo sie dann sind, sie dann weiterverwiesen werden ans Migrationsbüro. Dabei haben sie gar kein migrantisches Anliegen, sondern wollen zum Beispiel ein Kulturfest beantragen, dass sie da Förderung bekommen. Also etwas, was du genauso gut auch als nicht-migrantischer Verein machen würdest. Und also so Sachen, also so dieses, ich sehe genau meine Akten und mehr nicht. Das sind so, ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen mehr als Vorurteile, sondern ich glaube, es sind tatsächlich zum Teil auch wirklich Situationen. Ist ja auch immer die Frage, wo das entsteht. Es geht jetzt nicht darum, die Leute dafür verantwortlich zu machen. Manchmal ist es ja auch ein System. Genau, und das spiegelt sich in dieser Folge sehr schön wider. Also es ist alles beige, weiß, grau und ocker. Die Leute verschwinden in dieser Kulisse. Man sieht sie, also sie sind auch sehr austauschbar. Und diese Frau, die ja immer nach der Nummer fragt, die ist ja nicht in der Lage, irgendwie sich anders auf die Situation einzulassen. Ja, ganz schlimm. Und das sind, glaube ich, so Punkte, die in Deutschland den Ämtern zum Vorwurf gemacht werden. Gibt es ja auch die absurde Situation, wo sie dann im Sarg den Toten aus dem Gebäude bringen wollen, aber es ist ja alles so verwinkelt und wie ein Labyrinth und so. Und dann die zwei, diese Männer, die für das zuständig werden, dann kommt jemand anders vom Amt und sagt so, ja, also das ist eigentlich nicht erlaubt, dass ein Tote hier ist. Und sie brauchen auch für das irgendwie ein Formular, weil eben die Regel wird da irgendwie gebrochen, bla bla. Also auch so eben so eine paradoxe, blöde, absurde Situation wird hier natürlich schön so auf die Spitze getrieben. Und deswegen müssen sie den Toten zurückbringen in das Zimmer, wo er gestorben ist, und da trifft dann Schotti auf den Geist. Ja, also er kommt also einfach nicht weg, dieser Tote. Ja, und dann geht es ja darum, wo sie den Kleber dann hinkleben müssen, wegen, ja, den müssen wir nach vorne kleben, aber wenn du dort stehst, ist das ja hinten, weil du gehst immer so damit um, und dann müssen sie diskutieren, wie sie das jetzt machen, und dann den Toten in die andere Richtung legen oder rumherum, oh mein Gott, eben so Zeug, also so, ja, also da wird es halt sehr humoristisch und auch frustrierend, und ich bin auch selber so wegen, ja genau, die mit den Nummern und so, die war auch wirklich schrecklich, weil es ging ja nur darum, dass er den Schlüssel braucht, und oh mein Gott, ja, das tat richtig weh. Ja, uff. Die beiden Bestatteten, die tauchen auch sonst nochmal auf, und die haben immer diese, also die haben dieses Element des immer etwas absurden, dieser absurden Gespräche, das behalten die beiden, das ist ganz schön an dem. Und weil ich ja angefangen habe, auch nochmal mit, dass ich in der Folge die Kulisse auch super finde, ich habe gesagt, beige, weiß, grau, ocker ist das ganze Amt und die Leute, die da arbeiten und warten, das warten ja immer alle. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, das Bunteste ist Schotti in Blau und der Sarg. Der Sarg ist nämlich ein kräftiges Hellbraun. Also ist ja ein Baum, was ist denn? Naja, irgendeine Holzart, eine helle. Und sogar die beiden Bestatter in ihrem Schwarz sind farbkräftiger als alles andere. Und dann gibt es noch diesen einen Typ im Bademantel und pinken Schuhen oder so. Ja, so schräge Sachen. Ja, ja. Genau. Und sonst hast du fast keine Farbe in der Folge. Genau. Und einfach weil ich vorhin so gesagt habe, Deutschland, ne, und wie ist es in der Schweiz, also was mir bei der Folge auch sofort eingefallen ist, ist ein Lied von Mani Matta. Es war eine Aufbote am Freitag vor der Lüne. Es erschien bei Strafe im Unterlassungsfall im, was weiß ich, Gebäudetrakt Nummer 3 oder so. Also das ist ein Lied, wo eben, der muss eigentlich erscheinen beim Amt. Und das Ende so, das passt eben auch zu den Kulissen von dieser Folge. Der geht in das Amt und sucht das Büro. Und es endet so, dass er einfach, und man hat ihn nie mehr wieder gesehen. Er hat das Büro nie gefunden und man hat ihn, er ist nicht mehr rausgekommen aus diesen Gängen. Die Figur im Lied hat, ist im Amt verloren gegangen. Oh Gott. Ja, genau. Und ich finde eben, dass der Mani Matta und seine Lieder, das passt irgendwie noch zum Tatortreiniger, weil wir reden jetzt über Tatortreiniger, aber ich finde irgendwie, der Tatortreiniger selber ist so gut in dem, Sachen auszudrücken mit seinen Stilmitteln, wo sich alles gar nicht so wirklich greifen lassen. Und genau das, finde ich, macht der Mani Matta mit seinen Liedern ja auch. Also die sind ja häufig gar nicht so lang, also sind nicht lang, die Lieder sind eigentlich fast nie länger als 2 Minuten. Und auch immer sehr schlicht, aber sehr poetisch und greifen irgendwie so entweder das Gefühl oder eben so eine Situation. Also wenn man das Lied lässt, ich weiß nicht, jeder Behördengang, ich kann das nachvollziehen, dass man sich so fühlt. Oder eben auch in Schottland, das nicht erlebt. Ich habe auch immer so, wenn ich meinen Passgang abhole oder beantrage, oder, also ich bereite mich immer sehr gut vor und hoffe immer, dass meine Frau auf dem Amt also einen guten Tag hat. Also ich bin immer sehr dankbar, also so, es ist wirklich so eine gewisse Ehrfurcht und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der es so geht, dass man sich irgendwie darauf vorbereitet. Also das Lied, ich mache das nicht Notiz, das ist wirklich super, das passt sehr gut. Ja, also weil auch das Tatortraining macht es so gut, irgendwie etwas wiederzugeben in so kleinen, feinen. Und dass es eben auch so wie ein Labyrinth ist, weil man sieht ja dann, wie schaut ja auch irgendwie so ein Kreis sich bewegt, dass sie so unnötig lange Routen machen und eigentlich an der gleichen Stelle wieder rauskommen, irgendwie so Sachen. Ja, ja, genau, sie haben das eben so auf eine absurde oder wie sagt man, also eine andere Welt wird da wieder dargestellt. Und das kann man ja eben in so einem kreativen Medium, geht das genau. Sonst noch zum Geist, weil der ja dann auf Schotti einredet, wegen ihm, was er alles verpasst hat oder wie sein Leben dann, wie er, genau, der Geist erzählt, wie er halt für die Rente gespart hat und ständig genug gearbeitet hat, aber dann irgendwie halt kurz vor der Rente jetzt gestorben ist und wie blöd das ist und macht dann wie bei Schotti halt auch diese Angst dann feuern, von wegen, dass er sein Leben vergeudet. Und Schotti kriegt ja dann so einen kleinen Herzanfall oder vielleicht war es auch eine Panikattacke. Und dann der Geist kommentiert es dann gleichzeitig und so auch, auch er redet darüber, wie das Sterben ist und wie sich es anfühlt. Und das fand ich wirklich anstrengend. Also dieser Geist ist mir auch extrem auf die Nerven gegangen. Und ich fand es auch unangenehm, wo er über das Sterben so geredet hat, wie sich das anfühlt und so. Und deswegen kann ich da Schotti gut verstehen. Und ich fand es auch lustig, wie Schotti versuchte, sich abzulenken, dass er dann einfach so für sich selber redet, ja, heute Abend dann ein Bier und dann Champions League, sozusagen, damit er nicht das hört, was der Geist ihm immer erzählt. So dieser Gegensatz fand ich einfach auch wieder kreativ lustig zum Schauen. Aber es war wirklich auch, es ging einem nahe und auch also so eben auf die, also mich hat es wirklich richtig aufgeregt. Also ich fand die Folge in dem Sinn eigentlich nervig. Aber es hatte, war ja auch wie extra, diese Figur musste das so machen. Was ich mir überlegt habe, ist, normalerweise ist Schotti ja sehr abgegrenzt gegenüber den Todesfällen. Also der hat ja kein Problem, auch diese Sachen wegzuschrubben und auch hier wieder nicht. Aber er lässt sich, ich glaube, er hat, glaube ich, schon mit Geistern gesprochen, ich weiß nicht. Also ich glaube, es kommt ein, zweimal vor, nicht nur hier. Ja, der Psychiater war noch. Ja, genau. Aber hier, er lässt sich halt auf den Todesfall ein, diesmal, und bezieht ihn halt auf sich und dadurch wird er auch so gekriegt von dem Geist? Also weil der Geist ist ja seine... Unterbewusstsein. Ja, dachte ich dann schon. Also ich finde auch die Vorstellung nett, dass der tatsächlich so war, aber im Endeffekt dachte ich so, nein, es ist ja eigentlich wieder nur Schotzi, der sich vorstellt, wie diese Person war. Und dann dachte ich so, krass, also er lässt sich halt wirklich darauf ein, er geht sogar diese verschiedenen Todesarten durch und eben auch Todesängste und dass er das mal so nah an sich rankommen lässt. Also, aber, und ich finde es aber sehr nachvollziehbar, diese Sorge, wir haben dieses eine Leben und machen wir mit ihm das, was wir wollen. Und ich meine, das ist ja immer so eine Grundfrage, die, glaube ich, viele Leute umtreibt. Und die ist hier auf die Spitze getrieben. Weil man sieht ja zum Beispiel mit den Steinen oder so, also dachte ich so, aha, da hat einer gerne Steine gesammelt. Also das war jetzt nicht nur super unpersönlich. So. Aber eben, wir haben es ja schon vorhin gesagt, also diese ganzen Todesängste, er hat dann wirklich fast einen Panikanfall. Und er schafft es dann, Merle anzurufen, also das, was ihm irgendwie fehlt, weil, wie gesagt, ich glaube, er hat vieles in seinem Leben, das ihm gefällt. Auch das mit seinem Job, ich glaube nach wie vor, dass er seinen Job mag. Also das, wo er dann sagt, ja, hätte ich studieren soll oder Abi nachholen und so. Ich glaube, das war dann auch so diese klassischen Sachen, die man dann so denkt. Aber was dann wirklich rauskommt dabei, ist, dass ihm diese Beziehung fehlt oder diese Person. Und da haben wir ja schon vorhin gesagt, dass er den Anruf macht, aber es reicht dann nicht. Und deswegen nimmt er diesen ungelebten Beamten dann auch mit, dass es eben nicht ganz durchgearbeitet hat. Und einfach noch eines meiner Lieblingszitate der beiden Bestatter, das ist unsere Leiche. Die anderen dürfen nicht holen, genau. Ja. Episode 4, Titel Ja, ich will. Da geht es darum, dass Schotti in einer Wohnung, wo jemand gestorben ist, kommt dann eine Frau und stellt sich heraus, dass diese Frau mit dem Toten abgemacht hat, dass der eine Scheinehe eingehen soll mit einer Frau, die aus einem afrikanischen Land flüchten muss. Und jetzt braucht sie halt dringend einen neuen Bräutigam. Weil der Alte ist gestorben und diese Frau kommt irgendwie am Wochenende dann mit dem Flugzeug an und wenn sie nicht dann sofort jemand heiratet, muss sie wieder zurück und dann, dort kann sie sterben. Und dann geht es halt darum, dass Schotti halt der nächstmögliche Mann in ihrer Nähe ist und dann will sie, dass er ihnen hilft und diese Scheinehe eingeht. Und da wird es dann halt schwierig, weil Schotti will das nicht einfach so machen. Aber diese Frau stirbt ja sonst, wenn sie nicht dann in Deutschland bleiben kann. Und da gibt es dann diese moralische Diskussion, dieses moralische Problem, von wegen, ja, er lässt sie damit sozusagen sterben, wenn er das jetzt nicht eingeht. Er kann so ihr Leben retten. Aber er redet dann halt darüber, dass er halt nicht einfach so jemand heiraten möchte und so. Und da gibt es wieder so diese Situation, dass er halt mit jemandem an diesem Tatort halt eigentlich einfach stundenlang diskutiert und redet. Und es kommt dann noch raus, dass diese Frau eine Lesbe ist, weil Schotti sich natürlich wieder kurz in sie verguckt und so fragt, ja, wir können ja heute Abend was essen gehen, wollen wir? Und dann sagt sie, sie sei verheiratet mit einer Frau. Und da kommt dann auch dann noch raus, dass diese Frau... die er heiraten soll, weil er fängt dann an zu fragen, wie sie aussieht und so weiter. Und da geht es gerade darum, ja, wenn sie hässlich ist, wirst du sie also nicht retten und nicht heiraten und dann würde sie deswegen sterben und so weiter. Dann gibt es da natürlich Streitdiskussionen. Aber diese Frau ist eben auch eine Lesbe und dann wird halt angedeutet, dass sich wohl diese deutsche Frau, ich weiß die Namen leider nicht mehr, sich wohl in diese afrikanische Frau verliebt hat und deswegen sie so unbedingt... Ja, Schotti, ja, genau. Er liest das aus dieser Diskussion dann heraus. Ob es dann stimmt, wissen wir noch nicht genau. Ja, dann gibt es halt ein langes Hin und Her. Dann gibt es so einen Moment, wo sie dann anfängt zu weinen und Schotti sagt noch so, oh, jetzt kommt die Frau wieder und fängt dann zu weinen, oh, schlechtes Gewissen, blablabla. Aber nachher sagt er dann tatsächlich, nein, ich mache es. Also es hat also gewirkt, das Weinen oder das Aufeinanderreden. Und dann meint man zuerst, es passiert jetzt tatsächlich, aber dann kommt die Ehefrau und ist nicht begeistert, dass sie da einfach den Erstbesten hier ausgewählt hat. Und da gibt es da einen Streit und dann erwähnt Schott eben, dass sie vielleicht verliebt ist. Und das gibt dann natürlich auch wieder einen Streit, logischerweise. Und am Schluss gehen die dann alle weg. Aber genau, diese neue Kollegin bleibt noch kurz zurück und dann bietet Jotty ihr seine Nummer an, einfach weil eben sie jetzt gerade Streit mit ihrer Ehefrau hat. Und dann da gibt es so eine lustige Situation, wo sie dann einfach sagt, ja, ihr Männer oder irgendwie so, ist halt alle gleich oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was sie sagt, aber wegen, dass er sich jetzt wieder an sie ranmachen will und wirft seine Visitenkarte einfach weg und geht raus. Aber sie kommt dann wieder zurück und nimmt die Visitenkarte, ohne was zu sagen, und geht dann weg. Ja. Und ganz am Schluss sehen wir einfach noch Jotty beim Flughafen, weil er hat gehört, wann diese Frau ankommen soll. Aber er hat auch ein Schild mit ihrem Namen. Aber es passiert dann doch nichts. Also es ist nicht ganz klar, ob diese Frau jetzt doch nicht angekommen ist oder ob es Jotty dann doch lässt. Da bin ich nicht ganz sicher, wie man das verstehen sollte. Aber er war zwar beim Flughafen, geht dann aber wieder. Ja, das ist der Plot. Ich finde, das Dilemma, das die Folge aufmacht, ist, was braucht es, dass wir anderen Leuten helfen? Weil bei Jotty, ich finde es nachvollziehbar, dass er sagt, ja, aber ich kenne die Frau ja gar nicht, weil er soll ja etwas machen, was sehr, sehr stark mit ihm zu tun hat. Also wovon er sich ja nicht so einfach lösen kann. Er soll ja nicht einfach zum Beispiel Geld geben oder ein Zimmer vermieten, das er hat oder so. Also eine Sache, sondern er soll ja sich selbst in einen Vertrag mit reingehen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich finde da seine Zurückhaltung immer nachvollziehbar. Also, und bei ihr ist es ein bisschen, dass man merkt, sie mag die Frau auch tatsächlich und dann ist nachvollziehbar, dass sie ihr versucht zu helfen. Und das Dilemma ist ja aber tatsächlich, sie hat ja recht, also was braucht es? Also wenn du weißt, dass diese Person unter Lebensgefahr steht, warum bist du dann nicht bereit, eine Unterschrift zu geben oder für eine gewisse Zeit hier Umstände zu machen? Und ich saß auch wieder da und dachte, ich würde das auch nicht wollen. Ich würde sie nicht heiraten wollen, aber gleichzeitig, also, wobei ich nicht weiß, also wenn tatsächlich, es sind echt so heftige Situationen, weil wenn dir jemand dann ernsthaft, glaubhaft machen kann, was es, das ein Leben, also Menschenleben auf dem Spiel spielt, und also als bei lesbischen Frauen, ich glaube, es ist nicht Uganda, aber Uganda wäre das zum Beispiel, es war ein anderes Land, wir können es nochmal nachgucken, weil ich will jetzt nicht den Falschen sagen, aber da ist auf jeden Fall, ja, also Leute, die lesbisch sind, in gewissen Teilen der Welt leben nicht, wenn sie das auch nur rauskommen, und also ich fand das wieder so, und die Folge hat nicht den Anspruch, das Dilemma im Endeffekt zu lösen für uns, das ist richtig oder das ist falsch oder so, sondern es zeigt Jottys Vorbehalte und es zeigt irgendwie auch, warum die andere Frau eben, ich glaube, es ist schon extra, dass sie sie auch mag und deswegen sich auch so sehr dafür einsetzt. Und ich bin aber dann auch froh, als ihre Frau kommt und sagt, mir wäre sowieso lieber, es wäre eine Frau, weil meine Lösung war, glaube ich, erst ein bisschen, dass die beiden vielleicht gucken sollten, ob sie nicht stärker wen aus ihrem Umfeld haben, wo sie auch näher dran sind, um das irgendwie stärker auch auffangen zu können, wenn das irgendwie, was weiß ich, schief geht. Oder wobei sie haben sie auch diesen Typ, die Johanna, ich glaube die Frau heißt Johanna, fand sie auch blöd, dass sie diesen Typen genommen haben. Und das fand ich dann wieder nachvollziehbar, irgendwie so dieses, wo sie gesagt hat, sie fände es erstens besser, wenn es doch eine Frau wäre, oder auch wenn sie sagt dann, glaube ich, irgendwen, einen Namen. Und so ein bisschen stärker, wo ich mich dann gefragt habe, dass man so über die eigenen Netzwerke geht. Und ich es dann schon nachvollziehbar fand, dass es irgendwie so jetzt komisch ist, dass du einfach von dem Wildfremden angesprochen wirst, so etwas zu machen. Und ich glaube schon, dass eben die Frage ist, was braucht es, damit man irgendwie sich einsetzt und engagiert. Und ich glaube nicht, dass es einfach nur kognitiv reicht, das zu wissen, was mit Leuten passiert. Also so. Ja, es ist schwierig. Und ich will jetzt auch irgendwie gar nicht wissen, meinen zu wissen, was jetzt irgendwie, also Antworten haben, aber ich fand es einfach gut, wie die Folge das aufgemacht hat. Ja, bei diesem, der gestorben ist, da sieht man ja in seiner Wohnung, da hat sie überall so Porno-Posters, Porno-Häftchen, und dann ist auch so, wie, der ist der Bräutigam, der heiratet, aber die Wohnung sieht überhaupt nicht so aus. Nachher kommt sie ja neben raus, wäre eh nicht eine echte Beziehung gewesen, aber da kann man sich auch fragen, wäre der überhaupt für so etwas geeignet, für so eine Situation, ja, und dann Genau, und dann einfach Schotti zu fragen, ist halt schon auch nicht gerade die ideale Lösung. Genau. Ja, weil sie kennt ihn ja gar nicht. Und ich meine, ein Ehevertrag ist ein Ehevertrag, also eine Ehe eingehen ist eine Ehe, das ist ein Vertrag. Also diese Person hat dann gewisse Rechte in Bezug auf dich. Also so. Könnte ja sein, dass sie dann in eine schlimme Situation kommt, weil sie eben einen komischen Typen kommt oder so, ja. Und es ist halt eigentlich, es geht dann auch kurz darum, dass natürlich ist das eigentlich nicht erlaubt. Also es kann dann sein, dass man kontrolliert wird und so. Also eben, wenn da jemand hilft, geht der doch auch ein Risiko ein, dass er halt vom Staat bestraft wird. Das wäre dann auch noch etwas, ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Ja. Genau, also ja, ich fand es ein interessantes Dilemma, das hier aufgezeigt wird. Und halt schwierig, das dann dagegen zu argumentieren, aber natürlich, also, dass das ein einzelner Mensch das dann einfach gerade sofort macht, ist kann man nicht einfach so erwarten. Und ich habe mich so gefragt, unter welchen Umständen eben könntest du das erwarten? Oder ich mich auch echt gefragt habe, würden sich Menschen damit auch wohlfühlen? Also, weil eben sie muss es ja auch nicht tun, weil sie ist verheiratet. Also, wir haben keine Person. Also der Tod jetzt und bei dem war es klar, dass es um Geld geht. So. Ah ja, genau. Es ging darum, er würde Geld bekommen. Genau, aber wir hatten jetzt keine Person, die irgendwie also wirklich in der Situation für sich sagen konnte, ja doch, das mache ich und ich fühle mich gut damit. Aber hätte er sein können. Und ich kann mir vorstellen, dass aber der Weg da eher über also bestehende Solidaritätsgruppen und so Sachen. Aber ich frage mich, ob das echt gemacht wird. Aber da wissen andere Leute mehr, also man kann sich ja bei uns melden. Und ich glaube, es geht ja auch um ein paar andere Punkte noch. Also es geht auch wieder ein bisschen um Schotti und Liebesbeziehung. Also er wird da einfach weiter ergründet. Also dieses nur einmal heiraten, das sagt ja auch wieder was über ihn aus. Der ist ein schönerer Mann. Also es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Romantik, aber ich würde sagen, er ist ja schon eine romantische Seele, also so, wenn irgendwie gelegen ist an Intimität und nett beisammen sein und mein Sex findet er auch super. Genau, das war so das, haben wir aber schon viel in den anderen Folgen gesprochen. Dann fand ich eine Sache wieder so gut, und die hat mir gut getan. Schotti kann sich enorm gut abgrenzen, hatte ich das Gefühl. Also er sagt öfters, ich glaube auch in anderen Folgen, das habe ich gar nicht so gesagt. Oder das war nicht das, was ich du drehst mir die Worte im Mund herum. Also wo er sagt, stopp mal, das habe ich so gar nicht gefragt. Und das fand ich irgendwie so gut. Oder als diese Johanna kommt und direkt relativ, also er ist ja auch nicht mag, oder das ist ja, die clashen ja direkt mal, jetzt aus welchen Gründen auch immer. Und dann duzt ihn ja und er sagt, ich denke, wir bleiben besser beim Sie. Und das fand ich so gut, dass er für sich klar macht, was mit ihm geht und was nicht. So, das hat mir einfach gut getan. Hat wahrscheinlich auch persönliche Gründe, aber und ich glaube, dass ihm das, und da sind wir wieder beim alten Thema, ihn umgekehrt auch dann aber wieder möglich macht, sich halt auf Sachen einzulassen. Dadurch, dass er sich aber dann auch immer wieder abgrenzen kann. Ja, ich meine, er geht ja aber so weit. Und er hat ja sonst wirklich, wusste nicht, wie sie aussieht. Also sie hat ihm nur eine Beschreibung gegeben. Also er war dann doch zu einem bestimmten Grad dann wirklich bereit dazu. Ja. Genau, wieder viele, also ich fand das wirklich ganz viele interessante Folgen wieder. Also alle vier waren sehr, bringen einem zum Nachdenken. Und dass wir jetzt eine Stunde reden konnten über diese vier Folgen, zeigt auch, es gibt immer genug zum Besprechen. Genau, also. Dann machen wir, dann schauen wir als nächstes dann Staffel 4. Machen einfach weiter. Ja, wir fassen jetzt auch nicht zusammen, weil es ist viel zu heiß. Ja, genau. Wir machen jetzt einfach Schluss. Also, wir waren... genau, bis zum nächsten Mal. Wir waren Nuria und... Ann-Sophie. Tschüss. Ciao. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, das ist nicht extra. Fertig.